Erster Aaron und seine Söhne sollen zu dir kommen. Sie sollen Priester für mich sein. Zweiter, mache heilige Kleider für deinen Bruder Aaron. Sie sollen schön und herrlich sein. Dritter, sprich mit den klugen Handwerkern. Sie sollen die Kleider für Aaron machen. Vierter, sie sollen eine Tasche, ein Schulterkleid und ein Obergewand machen. Auch einen Rock, eine Mütze und einen Gürtel. Fünfter, sie benutzen Gold, blaue und rote Wolle und feines Leinen. Sechster, das Schulterkleid ist aus Gold und bunten Stoffen. Es ist sehr kunstvoll gemacht. Siebter, es hat zwei Teile für die Schultern. Diese Teile halten es zusammen. Achter, der Gürtel gehört fest zum Schulterkleid. Er ist aus den gleichen Stoffen gemacht. Neunter, nimm zwei Steine. Schreibe die Namen der Söhne Israels darauf. Zehnter, sechs Namen kommen auf den ersten Stein. Die anderen sechs Namen kommen auf den zweiten Stein. Elfter, ein Steinschneider soll die Namen eingraben. Setze die Steine in Gold. Zwölfter, befestige die Steine am Schulterkleid. Aaron trägt die Namen vor Gott. Dreizehnter, mache auch kleine Halterungen aus Gold. Vierzehnter, mache zwei Ketten aus reinem Gold. Sie sehen wie Schnüre aus. Fünfzehnter, mache eine Tasche für Entscheidungen. Sie soll wie das Schulterkleid aussehen. Sechzehnter, die Tasche ist quadratisch und doppelt gelegt. Sie ist eine Spanne groß. Siebzehnter, setze vier Reihen mit Edelsteinen darauf. Die erste Reihe hat drei Steine. Achtzehnter, die zweite Reihe hat einen Karfunkel, einen Saphir und einen Jaspis. Neunzehnter, die dritte Reihe hat einen Hyazinth, einen Achat und einen Amethyst. Zwanzigster, die vierte Reihe hat einen Chrysolit, einen Schoem und einen Onyx. Einundzwanzigster, es sind zwölf Steine für die zwölf Stämme Israels. Jeder Stein hat einen Namen. 22. Mache goldene Ketten für die Tasche. Sie sind wie Schnüre gedreht. 23. Mache zwei goldene Ringe. Befestige sie oben an der Tasche. 24. Mache die goldenen Schnüre an den Ringen fest. 25. Verbinde die Schnüre mit dem Schulterkleid. Mache sie vorne fest. 26. Mache zwei weitere goldene Ringe. Befestige sie unten an der Tasche. 27. Mache noch zwei goldene Ringe am Schulterkleid fest. Sie sitzen unten an der Vorderseite. 28. Verbinde die Ringe mit einer blauen Schnur. So bleibt die Tasche fest am Schulterkleid. 29. Aaron trägt die Namen der Stämme auf seiner Brust. Er geht so in das Heiligtum. 30. Lege das Urim und das Tummim in die Tasche. Aaron trägt sie vor Gott. 31. Das Obergewand für das Schulterkleid ist ganz blau. 32. Es hat oben ein Loch für den Kopf. Der Rand ist fest, damit er nicht reißt. 33. Am unteren Rand sind Granatäpfel aus bunter Wolle. Dazwischen hängen goldene Glocken. 34. Eine Glocke und ein Granatapfel wechseln sich immer ab. 35. Aaron trägt dieses Gewand beim Dienst. Man hört die Glocken, wenn er zu Gott geht. 36. Mache ein Schild aus reinem Gold. Schreibe darauf, heilig für Gott. 37. Befestige es mit einer blauen Schnur an der Mütze. Es sitzt vorne an der Mütze. 38. Aaron trägt es auf der Stirn. So nimmt er die Fehler des Volkes weg. 39. Webe den Rock aus feinem Leinen. Mache auch die Mütze und den Gürtel. 40. Mache auch Kleider für die Söhne von Aaron. Sie sollen schön aussehen. 41. Ziehe Aaron und seinen Söhnen diese Kleider an. Dann weihe sie für den Dienst. 42. Mache für sie Hosen aus Leinen. Sie sollen den Körper bedecken. 43. Sie müssen diese Kleider im Heiligtum tragen. Sonst sterben sie. Das ist eine Regel für immer.